Schillers Briefwechsel mit Körner, Teil 7, Dresden, den 29. Mai 97. Nur ein paar Zeilen mit meiner Komposition des Reiterliedes und einem Briefe an Goethe. Schicke den Brief bald fort, wenn Goethe nicht in Jena ist, weil ich den Herrn von Senf darin angekündigt habe, der in diesen Tagen nach Weimar kommen will. Du wirst ihn wohl auch sehen, und er wird dir manches von Italien erzählen können. Er ist seiner bevorstehenden Heirat wegen mit einer Engländerin, die er in Neapel gefunden hat, eher als Gessler zurückgekommen. Erlaubst du mir nicht, das Reiterlied Thielemann mitzuteilen? Ich weiß, dass es ihm große Freude machen würde. Ich bin jetzt sehr in die Philosophie geraten und glaube, einige helle Punkte gefunden zu haben. Mein Ziel ist von größter Wichtigkeit und jede Annäherung ist schon Gewinn. Eine Bemerkung habe ich bei dieser Gelegenheit gemacht, dass Kant, den ich jetzt besonders studieren muss, mir immer dunkler zu werden scheint, je öfter ich ihn lese. Dies gilt besonders von einigen Stellen in der Kritik der reinen Vernunft. Wilhelm Schlegel und seine Frau haben wir wenig gesehen. Sie hat für mich nichts Anziehendes, und in seiner Natur ist auch manches, das mir nicht behagt. Sein Julius Cäsar hat viel Gutes, aber als Original liest er sich doch nicht. Der Dialog hat hier und da eine gewisse Steifheit. An den Dunkelheiten ist oft das Original schuld, aber dann fragte sich's, ob er den Sinn, den er selbst darin fand, nicht in die Übersetzung bringen sollte. Wenigstens hätte eine Note zu solchen Stellen gehört. Bei allem Talent für das Äußere der Dichtkunst scheint Schlegel doch immer noch im Vorhofe zu bleiben. Dies findet man auch in seinen Rezensionen. Dein Körner.